Dance mit uns. Alright. Yeah. Techno is the best. The sound you hear will rock the As one. this one. trying to waste my time. Let's fuck. Show me yours, I'll show you mine. Show me yours, I'll show you mine. Feinlich vom Stuhl. 1 Live mit Lexi und Kay Paul. Live von der Mayday 2003. Tanz mit uns, der Fernsehturm hat Ohren.